Nachdem mehrere Jahrzehnte lang dieser Himmelskörper gar nicht mehr so sehr im Interesse der Raumforschung stand, ist inzwischen regelrecht ein internationales Wettrennen um Reisen zum Mond entstanden. Viele Nationen planen entweder Missionen oder haben die auch schon gestartet. Bisher aber war es noch niemandem gelungen, auf der Erde abgewandten Seite des Mondes zu landen. Und genau das hat die chinesische Raumfahrt nun offenbar geschafft. Vor ungefähr 2,5 Stunden soll die Raumsonde Chang'e 4 auf der sogenannten dunklen Seite des Mondes gelandet sein. Wir wollen darüber, über die wissenschaftliche, aber auch politische Bedeutung jetzt sprechen mit unserem Korrespondenten in Peking, Benjamin Eisel. Schönen guten Morgen, Herr Eisel. Schönen guten Morgen. Es gab ein paar widersprüchliche Meldungen in den letzten Stunden. Deshalb wirklich Frage an Sie vor Ort. Können wir jetzt wirklich sicher davon ausgehen, dass die Landung geglückt ist? Naja, kann man überhaupt sicher sein, dass eine Landung auf dem Mond jemals geglückt ist? Also es wird jetzt auf allen Kanälen hier ausgespielt, es werden Bilder gezeigt, auch im Staatsfernsehen von der Landung. Ich glaube, wir können jetzt sicher sein. Es war heute Morgen ein bisschen komisch, da gab es ein paar Tweets von Staatsmedien. Medien sind ja alle staatlich kontrolliert in China. Die haben getwittert, die Sonde sei gelandet, und dann haben die Tweets wieder gelöscht und es hat keiner mehr drüber gesprochen. Das war ein bisschen seltsam, aber wie immer auf Twitter gibt es dann natürlich Screenshots davon, und dann haben die Leute angefangen zu diskutieren, und dann wenig später, ich glaube 1,5 Stunden später, kam dann die offizielle Meldung nochmal. Die Sonde ist gelandet, 3.26 Uhr deutscher Zeit, und jetzt, glaube ich, kann man sicher sein. Also im Staatsfernsehen läuft das auch hoch und runter, und die zeigen jetzt inzwischen auch Bilder davon. Nun sagt der Laie natürlich schnell, Gottchen, Mondlandung, so mal unbemannte, so ein Ding ist es doch nicht mehr. Wie groß ist denn die wissenschaftliche Leistung wirklich bei dieser ersten Landung auf der dunklen Seite des Mondes? Ja, Sie haben es gerade gesagt, es gibt eben schon relativ viele Landungen. Die Russen, die Chinesen, die sind schon sehr häufig mit Sonden auf dem Mond gelandet, aber immer auf der uns zugewandten Seite, auf der hellen Seite quasi. Und die ist ja dauerhaft uns zugewandt. Das heißt, die Seite dahinter ist immer abgewandt. Und das Problem bei der Landung dort ist zum einen, man kann keinen direkten Funkkontakt herstellen. Deswegen haben die Chinesen im vergangenen Jahr schon ein bisschen früher eine Rakete, einen Satelliten ins All geschossen mit einem Kommunikationssystem an Bord. Der umkreist den Mond, dieser Satellit, und kann dann quasi eine Verbindung über Eck herstellen. Für diese Landung wurde dieser Satellit extra dort in die Umlaufbahn platziert. Und deswegen ist jetzt die Kommunikation möglich, über Bande sozusagen. Und das andere Schwierige ist, die Rückseite des Mondes sozusagen, die ist deutlich, das Terrain dort ist deutlich rauer, nicht so glatt wie die zu uns zugewandte Seite. Und deswegen ist dort eine Landung auch deutlich schwieriger. Aber jetzt scheint es ja geglückt. Nun muss man natürlich zugeben, es ist ein bisschen wie damals im Kalten Krieg Sowjetunion und USA, nur dass jetzt noch mehr Staaten beteiligt sind. Es geht um Wissenschaft, es ist ein großer wissenschaftlicher Erfolg, aber es geht natürlich auch um internationale Konkurrenz und schon auch um einen Propagandaerfolg. Wie wird denn das zunächst mal im Land selber verkauft, was da gerade gelungen ist? Na, es wird eben als Riesenerfolg verkauft, wie ich das eben schon gesagt habe. Im Fernsehen, im Staatsfernsehen wird das natürlich jetzt hoch und runter laufen. Die Medien sind ja alle staatlich kontrolliert, und so macht natürlich die Staats- und Parteiführung in Peking macht natürlich einen Riesenerfolg darauf. Die verkauft es den Menschen hier als das Riesenevent, und wir können jetzt mitreden im Weltraum. Die Russen waren schon dort, die Amerikaner waren schon dort, und jetzt machen wir auch mit. Und die Chinesen planen ja noch deutlich mehr als diese Landung. Die wollen ja zum Mars fliegen. Die Chinesen wollen auch in spätestens 10 Jahren auch mit einem Menschen auf dem Mond landen, mit einem Chinesen. Also da geht es schon auch darum zu zeigen, wir reden mit. Und das geht ja nicht nur bei der Raumfahrt so, das ist ja auch wirtschaftlich, wird China immer stärker. China präsentiert sich ja auch immer mehr als Regionalmacht, und deswegen, das ist schon ein etwas größeres Programm, das die Staats- und Parteiführung da gerade betreibt. Aber was gerade die Raumfahrt angeht, gehen die Menschen da mit? Also haben Sie das Gefühl, in China ist jetzt wirklich so eine Art Raumfahrtfieber gerade ausgebrochen? Die Leute sind schon stolz. Also wenn man die Leute hier auf der Straße anspricht, die finden das schon toll, und die sind schon stolz, dass da die Chinesen jetzt zur anderen Seite des Mondes geflogen sind. Und die sagen ja, die Amerikaner haben es nicht geschafft, die Russen haben es nicht geschafft und wir haben das geschafft. Was können wir nicht noch alles schaffen? Also die Leute sprechen schon darüber. Da ist schon ein bisschen so ein Raumfahrtfieber hier. Ja, das könnte man schon so sagen. Herzlichen Dank. Benjamin Eisel war das live aus Peking über die Raumfahrterfolge der Chinesen. Der große Erfolg vor inzwischen fast 3 Stunden, muss man sagen, ist die Sonde Chang'e 4 tatsächlich auf der sogenannten dunklen, also der von der Erde abgewandten Seite des Mondes gelandet. Das hat noch keine Raumfahrtnation vorher geschafft.